Deutschlandfunk. Lange Nacht. Heute Einsamer Cowboy. Eine lange Nacht über Hank Williams. Eine Sendung von Michael Groth. The Louisiana Hayride. Tonight from Shreveport, Louisiana. Brought to you by Jack's Beer and starring Hank Williams, Johnny and Jack, Miss Kitty Wells, and a host of entertainers. Stand by for The Hayride on KWKH. Well, I left my home down on the rural route. I told my pa I'm going stepping out and get the honky-tonk blues. Hey, the honky-tonk blues. Hey, Lord, I got 'em. I got the honky-tonk blues. Well, I went to a dance and I wore out my shoes. Woke up this morning wishing I could lose them jumping honky-tonk blues. Hey, the honky-tonk blues. Oh, Lord, I got 'em. I got the honky-tonk blues. Honky-tonk blues. Hey, the honky-tonk blues. Hey, Lord, I got 'em. I got the honky-tonk blues. I'm gonna tuck my worries underneath my arm and scat right back to my pappy's farm and leave his honky-tonk blues. Hey, the honky-tonk blues. Oh, Lord, I got 'em. I got the honky-tonk blues. Wir schreiben das Jahr 1948. Hank und seine junge Frau Audrey sind in Shreveport, Louisiana. Hank lernt Audrey im Sommer 1943 kennen. Hank spielt auf einer sogenannten Medicine Show, einer Verkaufsveranstaltung für Heilmittel aller Art, nicht selten obskurer Herkunft. Audrey ist damals noch verheiratet. Sie hat eine 2 Jahre alte Tochter, Lucretia. Es vergehen keine 24 Stunden und der 20 Jahre alte Hank bittet Audrey, seine Frau zu werden. Sie stimmt zu. Gemeinsam lebt das Paar zunächst in Lillys Pension. Konflikte zwischen Audrey und der Schwiegermutter bleiben nicht aus. Hank steht zwischen den Frauen, versucht zu vermitteln. Aber die Konflikte nehmen zu. Bald ist die Lage nur noch durch Fortzug zu meistern. Das Angebot aus Louisiana kommt gerade recht. Der Rundfunksender KWKH springt auf das Karussell der höchst populären Barndances, der gesponserten Scheunentänze, deren Stars die Einschaltquoten steigen lassen. Der Hayride in Shreveport verpflichtet Hank. Die Show erreicht auf 25 Radiostationen große Teile der Südstaaten. Einige Jahre später verdoppelt sich die Zahl der angeschlossenen Sender. Colin Escott ist Verfasser einer Hank-Williams-Biografie. In a lot of ways. Das Jahr in Shreveport war vielleicht das glücklichste seines Lebens. Audrey stand nicht mehr unter Lillys Einfluss, das half der Beziehung, die Karriere zog an, Audreys Tochter Lucretia lebte bei ihnen, Audrey war abermals schwanger. Und das Wichtigste, Hank blieb nüchtern. Naja, meistens. Es gab nur ein Problem, ihm fielen keine Lieder ein. Dann erinnerte sich Hank an einen Song, den er früher in Montgomery gespielt hatte, den Lovesick Blues. I got a feeling called the blues. Die Reiberei zwischen den Alpha-Frauen Lily und Audrey ist nicht der einzige Konflikt in der Ehe. Hank ist Audrey nicht ehrgeizig genug. Er verschleudert sein Talent, glaubt sie, nicht zuletzt durch immer länger andauernde Alkoholgelage. Dennoch bleibt Audrey für den Sänger, wie Michael McCall von der Country Music Hall of Fame bekräftigt, die Liebe seines Lebens. Certainly it was a stormy love relationship, you know. So you know, though I think there's, you know, you can hear bitterness in the songs and you can hear anger in the songs. Es ging stürmisch zu zwischen den beiden. Den Ärger und die Bitterkeit kannst du in seinen Songs hören. Really great love songs that he wrote for her too, and so I think there is. Aber du hörst eben auch diese wunderbaren Liebeslieder. Es gibt diese alten Notizen, das letzte Lied, das Hank geschrieben hat. Sie fanden den Zettel auf dem Boden des Cadillacs, in dem er starb. Als sie den Wagen säuberten, fanden sie den Song. Es war ein Liebeslied für Audrey, obwohl sie zu dieser Zeit schon lange geschieden waren. Es ging um Verlust und die Dinge, die damit verbunden sind. Did you hear that lonesome whippoorwill? He sounds too good to fly. That midnight train winding low. When time goes crawling by, the moon just went behind a cloud, and I'm so lonesome I feel like I could cry, I could cry. Oh, I'm lonesome, I could cry. Did you see, ever see a robin weep? When leaves begin to die, that means he's lost the will to live. And I'm so lonesome, I could cry if you'd let me cry. I sat here with folded arms and I could cry. The silence, all silence are falling. And star, falling star lights up a purple sky. Oh, and as I wonder where you are, I'm so lonesome I cry. Oh, and as I wonder where. I'm so lonesome I could cry. Oh, if you let me. Oh, oh. Somebody needs to just walk on in and out. I wonder where you are. I'm so lonesome I could cry. Al Green mit I'm so lonesome I could cry. Hanks Schwester Irene widerspricht der oft geäußerten Ansicht, ihr Bruder sei ein Spielball in weiblichen Händen gewesen. You can only push anyone as much as they would like to be pushed. Many people perceive. Dazu gehören immer zwei. Der, der dominiert und der, der dies zulässt. Audrey unterstützte Hank. Viele Leute betrachten das als einen Versuch, ihn zu lenken. Auch Mutter unterstützte ihn. Das waren starke Frauen, aber sie dominierten nicht sein Leben. Hank was not such a weakling that Hank war kein Schwächling. Er ließ sich nichts vorschreiben. Klar, es gab Streit, aber nicht mehr, als man das von vielen Paaren im Showgeschäft weiß. Vielleicht liebten sich Hank und Audrey zu sehr. Es gab jedenfalls sehr glückliche Zeiten. Es war nicht alles schlecht. Nashville, Tennessee, gilt auch in den 40er Jahren schon als Hauptstadt der Country Music. Hier sind die Studios, hier residieren die Plattenfirmen. Hier ist vor allem die Grand Old Opry, die wöchentliche Radiosendung über den Sender WSM. Wer dort auftritt, der hat es geschafft in der Szene. 1946 steckt Audrey Hank in einen guten Anzug. Am 14. September bringt der Zug das Paar nach Nashville. She may never made it to Nashville without her. She wasn't, you know, I mean, sometimes she's portrayed as shrewish and pushy, and I don't think it's so much that. Ohne Audrey wäre Hank womöglich nie nach Nashville gekommen. Audrey war sehr ehrgeizig. Sie erkannte sein Potenzial. Hank war nicht der Typ, der alles daran gesetzt hätte, Karriere zu machen. Er brauchte den Anstoß. Audrey schrieb an Fred Rose, den bekannten Musikverleger in Nashville. Sie organisierte die Reise. Audrey war übrigens auch für den Stil verantwortlich, den Hank auf der Bühne prägte. Klar, er mochte Cowboyhüte. Er liebte ja diese Wildwest-Filme. Während damals viele Country-Sänger noch Jeans oder Ähnliches trugen, steckte Audrey ihren Mann in prächtige Anzüge. Das gab ihm eine Art Urbanität, die ihn von seinen musikalischen Zeitgenossen unterschied. Audrey wusste genau, was modisch angesagt war. Das galt für Hank wie für sie selbst. Sie holte später den berühmten Schneider Nudie nach Nashville. Der sollte Hanks Anzüge entwerfen. Nudie, the rodeo tailor, into Nashville because she was having him tailor Hank's suits. Her eyes were blue, her hair was auburn. Her smile was like an angel fair. She was her daddy's only daughter on the Tennessee border. One night I took a ride just across the line. I picked her up in a pickup truck and she broke this heart of mine. Her mama said no, she's my only daughter, but we got married on the Tennessee border. The roses were blooming there on the border, the moon was shining there. Her personality made me want her on the Tennessee border. One night I took a ride just across that line. I picked her up in a pickup truck and she broke that heart of mine. Her mama said no, she's my only daughter, but we got married on the Tennessee border. One night I took a ride just across the line. I picked her up in a pickup truck and she broke this heart of mine. Her mama said no, she's my only daughter, but we got married on the Tennessee border. Von einem eigenen Schneider war Hank Williams im Herbst 1946 noch weit entfernt. Der Produzent Fred Rose hat damals unter anderem die Sängerin Molly O'Day unter Vertrag. Molly kennt Hank aus Montgomery. Sie überredet Rose, einige von Hank geschriebene Songs aufnehmen zu dürfen. Rose gefällt, was er hört. Der Musikverleger beschließt, so der Historiker John Rumble, den jungen Sänger unter seine Fittiche zu nehmen. Von Anfang an eine nicht unproblematische Zusammenarbeit. Hank had not come from a very stable family background. Fred Rose was a source of stability. Fred saw the potential. Hank war ja nicht der stabilste. Fred Rose war eine wichtige Stütze für ihn. Fred erkannte das Songschreibertalent. Fred wurde eine Art Redakteur für Hank. Die Lieder wurden dadurch besser. Alle wussten, dass Fred Rose keinen Song produzierte, den er zuvor nicht gut hieß. Oft veränderte er gar nichts, manchmal nur ein Wort. Zum Beispiel gibt es diesen Song »You Win Again«. Hank Williams nannte den Song »I Lose Again«. »So geht das nicht«, sagte Fred. »Wir nennen das Stück »You Win Again«. Und der nächste Hit war geboren.« Für Hank war Fred Rose der wichtigste Mann in Nashville. So sehr Hank die Bühne liebte, er wollte der perfekte Songschreiber werden. Und Rose war das Vorbild. Hank gab damit an, dass er Lieder schrieb, die Fred ohne Änderungen akzeptierte. Fred would approve without changing it. The news is out all over town that you've been seen out running round. I know that I should leave, but then I just can't go. Was my great sin. What can I do? You win again. I'm sorry for your vision. Cause soon his head, like mine, will bow. He'll give his love, but all in vain. And someday say, you win again. You have. You take to love and give a blame. I guess that I should not complain. I love you still, you win again. I love you still, you win again. You Win Again, eingespielt von Elvis Costello und Charlie Hayden. Mindestens einmal setzt sich Hank gegen den Produzenten durch. Der 2008 verstorbene Steel-Gitarrist Don Helms gehört auch in Nashville zu den Drifting Cowboys. Er erinnert sich. I understand that when he recorded the Lovesick Blues, I wasn't there, but it's out of meter. If you're a musician. Bei Lovesick Blues hört jeder, der Takt stimmt nicht. Ich war bei der Aufnahme nicht dabei, aber ich habe die Story gehört. Du hältst diese Note zu lang, sagte Fred zu Hank. Hank, you're holding that note too long, he said. Und die Antwort? Well, when I find a note that I like, I want to hold it long as I can. Wenn ich eine Note finde, die ich mag, dann halte ich sie so lange ich kann. So ging das hin und her. I'm going to get some coffee. I'll be back. Als Fred dann mal weg musste, nahm Hank das Lied auf, so wie er es wollte. Naja, der Erfolg gab ihm recht. And that's just the way it came out. I got a feeling called the blues, oh Lord, since my baby said goodbye. Lord, I don't know what to do. All I do is sit and sigh. Oh, Lord, that last long day she said goodbye. Well, Lord, I thought I would cry. She'll do me, she'll do you. She's got the kind of loving. Lord, I love to hear her when she calls me sweet. Daddy, such a beautiful dream. I hate to think it's all over. I've lost my heart, it seems. I've grown so used to you somehow. Thought I'm nobody's sugar daddy now. And I'm lonesome. I got the lovesick blues. Well, I'm in love with a beautiful gal. That's what's the matter with me. Well, I'm in love with a beautiful gal. But she don't care about me. Lord, I tried and I tried to keep her satisfied. But she just wouldn't stay. So now that she is leaving, this is all I can say. I got a feeling called the blues. Oh, Lord, since my baby said goodbye. Lord, I don't know how to do. All I do is sit and sigh. Oh, Lord, that last long day she said goodbye. Well, Lord, I thought I would cry. She'll do me, she'll do you. She's got that kind of loving. Lord, I love to hear her when she calls me sweet. Daddy, such a beautiful dream. I hate to think it's all over. I've lost my heart, it seems. I've grown so used to you somehow. Lord, I'm nobody's sugar daddy now, and I'm lonesome. I got the lovesick blues. Lovesick Blues gehört zu den Publikumsfavoriten bei Hanks Auftritten. Im Februar 1949 erscheint die von vielen erwartete Schallplatte, aufgenommen in Cincinnati. Nach 17 Tagen sind 48.000 Exemplare verkauft. Im März taucht der Song in den Hitlisten auf. Anfang Mai steigt er an die Spitze. Er hält sich dort 16 Wochen. Der Sänger ist beliebt und er ist spendabel. Aber der Ruhm hat Schattenseiten. Die Folgen: ein enger Tourneekalender, dazwischen Radioauftritte, lange Fahrten, wenig Schlaf. Der Stress wird mit Alkohol und Tabletten bekämpft. Und Fred Rose in Nashville hat mit seinem Talent noch viel vor. John Rumble über das schwierige Verhältnis zwischen Hank Williams und der Vaterfigur Rose. Er schickte Hank Geld, der verprasste es und rief dann mitten in der Nacht an, weil er mehr wollte. Fred Rose schrieb ihm einen Brief. Werde erwachsen, Hank, so geht das nicht weiter. Dear Hank, lieber Hank, I kind of feel let down today after receiving your call, because I knew you were drinking again. Ich bin enttäuscht. Nach deinem Anruf war mir klar, du trinkst wieder. Das mache ich nicht mit. Es ist ein Zeichen der Schwäche. Wenn es um Audrey geht und wenn du sie liebst, dann musst du die Dinge nüchtern angehen. Sei manns genug, ihr deine Liebe zu gestehen und sage, dass du dich ändern willst. Das Problem mit euch beiden ist folgendes. Ihr wollt beide Chef sein. Ihr seid zu stolz. Beide. Und Stolz ist etwas sehr Destruktives. Ich liebe dich wie einen Sohn. Du kannst mit jedem Problem zu mir kommen. Ich werde alles tun, um dir dabei zu helfen, dir selber zu helfen. Dein Freund, Fred Rose. He sent money to other people he knew in the business. Zugleich war Fred besorgt über Hanks Gesundheitszustand. Er suchte und finanzierte in Hanks Umfeld medizinische Hilfe. Er half übrigens auch, Hank in der Louisiana Hayride Show unterzubringen. In Nashville galt Hank zu jener Zeit schon als Alkoholiker. Das wussten auch die Leute an der Opry. Aber Fred Rose versuchte immer, ihn zu schützen. when there's no one else around. You only build me up to let me down. And if you miss me half as much as I miss you, you wouldn't stay away half as much as you do. You know that I could never be this blue if you only love me half as much as I love you. When there's no one else around, you only build me up to let me down. If you miss me half as much as I miss you, you wouldn't stay away half as much as you do. I know that I could never be this blue if you only loved me half as much as I love you. Der Hank Williams Song Half as Much, interpretiert von Larry Butler und Willie Nelson. Es gibt auch gute wirtschaftliche Gründe, warum Rose Hank nicht fallen lässt. Hanks Songs und Hanks Platten sind gefragt. Fred Rose hat sich nicht nur emotional engagiert. Hank Williams war eine gute Investition, ein Geschäft. Mit Popmusik war viel mehr Geld zu verdienen als mit Country. Und Hank erreichte die Popmusik-Fans. Roses Firma verdiente sich mit Hank goldene Türklinken. Zwischen 1947 und den frühen 50er Jahren entstand ein Songkatalog, der Millionen Dollar wert war. Zu diesem Zeitpunkt reichte es schon aus, wenn Hanks Name auf der Platte stand. Der Erfolg war so gut wie garantiert. Fred Rose schaffte es, Hank Williams zum musikalischen Gütezeichen zu machen. Music Establishment, you know, the big record companies, thinking of Hank in terms of a brand. An diesem Gütezeichen kommt schließlich auch die Grand Ole Opry nicht mehr vorbei. Im Juli 1949 ist es soweit. It's Grand Ole Opry time. Starring tonight, Hank Williams. Well, I left my home down the old route. I told my pa I'm going stepping out and get the honky-tonk blues. Am 26. Mai 1949 wird Hank Jr. geboren, den der Vater zärtlich Bossifus nennt. Wenig später gehört Hank Sr. zum Ensemble der Opry. Er unterzeichnet einen 2-Jahres-Vertrag mit MGM Records, einer der großen Plattenfirmen. Im Herbst zieht die Familie nach Nashville. An der Franklin Road kaufen Hank und Audrey für $21.000 ein Haus. Audrey hat große Pläne. Sie will das Anwesen in einen Schrein verwandeln, eine Art Graceland, von dessen Zukunft damals natürlich noch niemand wusste. Hank ist einfacher gestrickt, aber das einfache Leben ist vorbei. Hank entflieht seinen Pflichten. Immer wieder Saufgelage, zum Beispiel mit dem jungen Texaner Ray Price. I was just starting into the business in Dallas, and Ich war ganz frisch im Geschäft, in Dallas. Ich hatte einen Freund in Nashville, der vermittelte mich in eines von Hanks Radioprogramm. Wenn Hank nicht unterwegs war, trat er ständig in diesen Shows auf. Wir trafen uns und wir mochten uns sofort. Wir wurden Freunde. I met Hank, and it was one of those things, it was just an instant liking of each other. Er half mir, einen Auftritt in der Grand Ole Opry zu bekommen. Er hatte zu jener Zeit schon etliche Hits geschrieben. Ich hatte in dieser Hinsicht noch nichts zu bieten. Ich wollte Jambalaya von ihm spielen. Daraus wurde nichts. Wir schrieben dann einen Song zusammen, Weary Blues. We both wrote a song together called Weary Blues. Weary blues from waiting. Lord, I've been waiting. These blues have got me crying. Sweet baby, please come home. The snow falls round my window, but it can't chill my heart. God knows it died the day you left, for my dream world fell apart. Weary blue waiting. Lord, I've been waiting too long. These blues have got me crying. Oh, sweet baby, please come home. Through tears I watch young lovers as they go strolling by. Oh, all the things that might have been, God forgive me if I cry. Weary blue waiting. Lord, I've been waiting too long. These blues have got me crying. Sweet baby, please come home. Ray Price in einer Aufnahme aus dem Jahr 1951. Hank hilft auch seinem alten Freund Braxton Shuffert. Braxton träumt, wie alle anderen, von einer Einladung nach Nashville. Hank nimmt ihn mit zu Fred Rose. Fred Rose said, Hank, you'll write a song. I'll be back in about 30 minutes. You'll write a song and let me hear it. Du könntest mal wieder einen Song schreiben, sagte Fred Rose zu Hank. Ich komme in einer halben Stunde zurück. Wenn du dann fertig bist, nehmen wir das Lied morgen auf. Es war üblich, sehr früh ins Studio zu gehen. So früh am Morgen ist die Stimme noch klar. Hank schrieb dann Rocking Chair Daddy. Fred und Hank entschieden dann aber, dass ich den Song spielen sollte. Bis heute verdiene ich ein bisschen Geld damit. Thank you. I'm just tired. I get me a job, then I get fired. Not scared of work, but it makes me weak. I can lay down beside it and fall off sound asleep. I'm a rocking chair daddy from Tennessee. And the woman I married, she sure got to wait on me. She got to boil my coffee and strain my tea. Cause I'm a rocking chair daddy from way down in Tennessee. Left on your thirst. People only pay for what you wear. Cause they ain't no use. I've been working so hard. Cause I ain't even got me a union card. I'm a rocking chair daddy from Tennessee. Woman I married, she sure got to wait on me. She got to boil my coffee and strain my tea. Cause I'm a rocking chair daddy from way down in Tennessee. I want my biscuits fried and my ham well done. My shirt bleached white in the new day sun. When I want something, I want it now. Then that woman of mine could kiss me on the brow. I'm a rocking chair daddy from Tennessee. And the woman I married, she sure got to wait on me. She got to boil my coffee. Im November 1949 fliegt Hank Williams mit einigen anderen Opry-Stars nach Europa. Eine Tabakfirma sponsert den 2 Wochen dauernden Trip zur Unterhaltung der US-Soldaten in Deutschland und Österreich. Country Music ist inzwischen nicht nur in Amerika populär. Hillbilly Gasthaus, die beliebteste Sendung im EFN, wird von vielen Deutschen gehört. In die Konzerte der Opry-Truppe dürfen die Einheimischen nicht. In Wiesbaden, Heidelberg, Berlin, Erding, Wien, Fürstenfeldbruck und Landsberg sind nur GIs zugelassen. Der Zeitplan ist eng. Von Europa sehen die Künstler kaum etwas. Mit einer Kuckucksuhr als Andenken kommt Hank zurück nach Nashville. Es bleibt sein einziger Überseetrip. Goodbye, Joe. Me gotta go down the bayou. Me gotta go pull the hero down the bayou. My evil, sweetest one, me oh my oh. Son of a gun, we're gonna have big fun on the bayou. Hey, jambalaya and a crawfish pie and a filet gumbo. But tonight I'm gonna see my share of me oh. Bass guitar, filled fruit jar and me gay yo. Son of a gun, we're gonna have big fun on the bayou. is buzzing. And the kinfolk come to see you by the dozen. Well, and the dressing style go on wild. It'll be gay, yo. Son of a gun, we're gonna have a big fun on the bayou. What she need, son of a gun, we're gonna have a big fun on the bayou. Yeah, jambalaya and a crawfish pie and a fillet gumbo. Oh, tonight I'm gonna see my share of meal. Big guitar, feel free to jar and be you. Son of a gun, we're gonna have big fun on the bayou. In der Heimat gehört Hank Williams inzwischen zu den gefragtesten Country-Sängern. Neben den Auftritten in der Opry gibt er Gastspiele im ganzen Land. Im Januar und Februar 1951 tritt die Band in 11 Bundesstaaten auf. Hank schreibt Songs, die in die Hitparaden finden. In 2 Telefoninterviews beschreibt der Sänger sein rastloses Leben. Am Donnerstag spielten wir vor 20.000 Leuten in Kansas City. Und gestern waren wir in Wichita, da kamen 18.000. Und dann haben wir noch eine Show um 3 Uhr morgens gespielt, für die Frühschicht. Die haben eine große Flugzeugfabrik dort. 30.000 Fans um 3 Uhr morgens. Oft bleibt kaum Zeit, sich umzuziehen. Der nächste Auftritt wartet, auch der im eigenen Geschäft. In einem Vorgriff auf das Merchandising späterer Jahrzehnte eröffnen der Sänger und seine Frau 1951 in Nashville den Corral, einen Shop. Hier gibt es neben Wildwestmöbeln, alten Lampen und Schildern unter anderem Hank und Audrey Puppen zu kaufen. Ich kam vor etwa einer Stunde nach Hause. Hier ist es 6:10. Um 6:30 habe ich eine Radioshow, dann laufe ich rüber zur Opry, wo ich um 7:30 auf der Bühne sein muss. Gegen 11 gibt's dann noch eine Show in Hank und Audrey's Corral und morgen in aller Frühe fliege ich nach Oklahoma City. Meistens ist die Band in der Limousine unterwegs. Steel-Gitarrist Don Helms. Hank saß auf dem Rücksitz. Er hatte immer 2 Radios dabei, dann konnte er gleich 2 Baseball-Übertragungen folgen. Und hinten im Auto konnte man auch ganz gut schlafen. Set me free. You've grown cold and no longer care for me. All my faith in you is gone, but the heartaches linger on. Take these chains from my heart and set me free. Take these tears from my eyes and let me see. Just a spark of the love. set me free. Artie Hill und die Long Gone Daddies mit ihrer Version von Take These Chains From My Heart. Es ist oft Glückssache, ob das Publikum Hank Williams sieht. Manchmal ist er zu betrunken, man lässt ihn nicht auf die Bühne. Und steht er, angetrunken, doch auf der Bühne, lässt er sich auf Zurufe ein, bei denen es um seinen Zustand geht. Hank Williams wird zum Risiko, auch zu Hause. Die Rückenschmerzen nehmen zu. Trotz einer Operation. Es bleibt die Flucht in den Alkoholgenuss. Kurzfristige Entziehungskuren bringen keinen Erfolg. Es geht das Gerücht, Hank habe nach einer dieser Kuren im Streit mit Audrey auf seine Frau geschossen. Lucretia, Audreys Tochter, ist damals 10. I think that there was a lot of Es gab eine Menge Leute, die zwischen meinen Eltern Unruhe stiften wollten. Wenn Daddy allein unterwegs war, dann erzählten sie Mutter, Hank gibt sich mit dieser oder jener ab. Und dann gingen sie zu Daddy und sagten, als du fort warst, da hat sich Audrey mit diesem oder jenem getroffen. Da blieb meist etwas hängen. Audrey Williams hält sich für eine gute Sängerin. Sie fordert von Hank einen Platz an seiner Seite, auch auf der Bühne. Nicht immer gelingt es den Veranstaltern, Audrey von den Auftritten fernzuhalten. I'm telling you, you'd better change your ways. I am tired of being lonely night and day. He'd let her sing, sagt Don Helms, langjähriges Mitglied der Drifting Cowboys. She wanted to, and he'd let her do it. And we all know that Audrey was not a great singer. Er ließ sie singen. Sie bestand darauf. Wir alle wussten, dass sie wirklich nicht singen konnte. Hank sagte immer, es ist schlimm, wenn deine Frau singen will, aber wenn sie singen will und kann es nicht, das ist die Hölle. At first when I heard of some people who claim that the old time religion was real, I said I'll go down, take a look at the crowd. It's just that weak-minded I feel. I walked up the steps and I peeked in the door, but the devil said, don't you go in. But I said it won't hurt me, I'll just step inside, and I said as far back as I can. But something got a hold of me, praise God. Yes, something got a hold of me, oh Lord. I went there to fight, but I'll tell you that night, God certainly got a hold of me. They sang like they meant it, they all clapped their hands. I said it's commotion, that's all. When they get down to pray, I'll just get up and leave, for I don't wanna be seen here at all. But about that time he got started to preach, and he looked right straight down at me. He told everybody how mean that I was. He didn't talk like he thought much of me. I sat in my seat started to pray. The fire fell from heaven, I fell to the floor. I prayed there and God had his way. For something got a hold of me, praise God. Yes, something got a hold of me, oh Lord. I went there to fight, but I'll tell you that night, God certainly got a hold of me. Thank you, Audrey, and thank you, Hank, for a fine, fine song. Das kann nicht gut gehen. Der Streit nimmt zu. Im Januar 1952 zieht Audrey die Konsequenz und reicht die Scheidung ein. Der letzte Abschnitt in Hank Williams' Leben gleicht mehr denn je einer Fahrt auf der Achterbahn. Die Folgen der Scheidung, der Rauswurf der Opry, der frühe Tod, das Erbe. Stoff genug für die dritte Stunde dieser langen Nacht über den einsamen Cowboy. I could settle down and be doing fine when I hear that freight rolling down the line. Then I hurry straight home and back, 'cause if I didn't go, I believe I'd blow my stack. I love you, baby, but you've got to understand, when the Lord made me, he made a rambling man. Some folks might say that I'm no good, and that I wouldn't settle down if I could. But when that open road starts calling me, there's something over the hill that I've got to see. Sometimes it's hard, but you've got to understand, when the Lord made me, he made a rambling man. Towns passing by, and to ride these rails beneath God's blue sky. Let me travel this land from the mountains to the sea, 'cause I believe that's the life that he meant for me. And when I'm gone and at my grave you stand, just say God's called home, your rambling man.